Erst 100, dann 1000 Meisterwerke. Mehr als 5 Millionen Menschen schauten regelmäßig zu, wenn Sonntagabend in der ARD die Meisterwerke liefen. Ein 10 Minuten langes Kleinod, in dem Kunstwerke vorgestellt und erläutert wurden. Verantwortlich für die Sendereihe war Wiebke von Bonin. 1965 kam sie zum WDR. Dort war sie für die bildende Kunst verantwortlich und legte ihren Schwerpunkt keineswegs auf die wohlbekannten klassischen Werke, sondern auf aktuelle Strömungen, auf neue Kunst, auf neue Formate. In Künstlerkreisen galt sie bald als mutige Frau und Avantgardistin. Im Arbeitsalltag musste sie sich ihre Freiheiten aber immer wieder hart erkämpfen. Heute, mit 81 Jahren, ist sie immer noch in der Kunstszene aktiv, hält Vorträge, sitzt in Gremien und Jurys und fördert, na was wohl, zeitgenössische Kunst. Und beobachtet natürlich die Documenta in Kassel, die gerade eröffnet worden ist. Ich habe mal gesagt, dass ich ohne Kunst nicht leben könnte. Das ist vielleicht etwas zu weit gefasst. Aber ohne Kunst wäre mein Leben und unser Leben um einen großen Teil ärmer. Und insofern ist es sehr, sehr schön, dass es sie gibt. Ich komme aus einer Familie, die eigentlich schon mir einen Hintergrund für alles das, was ich hinterher gemacht habe, hätte geben können, wenn nicht die Geschichte so gelaufen wäre, wie sie lief. Denn schließlich bin ich ein Flüchtlingskind geworden, 1936 geboren. Und mit Gottfried Benn kann ich sagen, in meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs. Und ein Elternhaus in dem Sinne hat es schließlich auch nicht gegeben, weil wir bereits, bevor wir von Hinterpommern nach Holstein flüchteten, auch kein richtiges Haus hatten, weil mein Vater als Beamter immer rumgeschickt wurde. Alle 1,5 Jahre wurde er versetzt und die Familie mit, so dass ich mich zwar an Orte erinnerte, vielleicht am längsten Berlin. Meine Eltern hatten sich auch in Berlin kennengelernt und daher lebten auch Großeltern dort. Aber Berlin von 1939 bis 1943 und dann eben Hinterpommern zu Bekannten und schließlich das Flüchtlingslager, 6 Jahre Barackenlager. Ich kann mir also die heutigen Zustände ganz gut vorstellen, mit Leuten, mit denen wir früher nicht so viel zu tun hatten. Und dadurch kam ich dann nach allen möglichen kleinen Dorf- und Kleinstadtschulen aufs Internat, in ein Internat für Flüchtlingsschüler. Und angeschlossen war eine staatliche Oberschule und die hatte glücklicherweise hervorragende Lehrer. Die waren auch alle mehr oder weniger im Krieg gewesen und brachten eine Philosophie mit. Unser Zeichenlehrer, der war für uns, also für ein paar Freunde und mich, wohl der Allerwichtigste. Es hieß Kunsterziehung, aber er erzog uns zu sehr viel mehr. Er brachte uns eigentlich das Leben nahe. Ich war dort 5 Jahre und dann hatte ich plötzlich aus irgendwelchen Gründen nicht so gute Noten und meine Mutter schickte mich als Au-pair nach Schweden. Das war aber auch nicht so toll. Und dann machte ich meine letzten 3 Schuljahre wie eine Studentin auf Bude in Kiel in einer Mädchenschule. Und das fand ich irre langweilig, denn vorher hatten wir mit Jungs zusammen Schule und es war lustig und munter und ein ziemliches Durcheinander auf jeden Fall, weil der Raum auch beengt war. Und jetzt, wenn die Schule zu Ende war, mittags um 1, dann war ich frei. Und dann konnte ich endlich anfangen zu lesen, denn eine Bibliothek gab es ja natürlich in diesem Internat auch nicht. Wir waren in irgendwelchen alten Hotels untergebracht, nichts, gar nichts. Ich hatte viel nachzuholen. Und das führte dazu, dass ich jetzt mit Selbstlob glücklicherweise ein recht gutes Abitur machte und meine Lehrerin die Idee hatte, meine Direktorin sogar, mich für die Studienstiftung vorzuschlagen. Und auf diese Weise konnte ich dann ab dem 3. Semester sehr schön studieren, was ich wollte. Ich hatte Romanistik, Germanistik und Kunstgeschichte vorgesehen und konnte diese Fächer dann auch, ich muss sagen, mit 3 sehr guten Kieler Lehrern studieren. Die schickten mich aber ziemlich bald weg nach Berlin. Die sagten also, hier auf dem Dorf, das ist nicht so das Richtige. Gut, ich ging also nach Berlin und da vertrug ich mich aber nicht sehr gut mit meinem, oder sagen wir mal, ich war nicht sehr zufrieden mit meinem Germanistikprofessor und lernte dann auch einen sehr netten jungen Mann kennen und der ging nach Amerika und sagte, also wenn du nach Amerika gehst, dann gehe ich nach Frankreich und bessere mal ein bisschen mein Französisch auf. Gesagt, getan. Ich also auf nach Paris, Cours de Civilisation Française, für ein halbes Jahr. Die Studienstiftung erlaubte das. Ich musste ja nach jedem Semester einen Semesterbericht schreiben und da habe ich denen dann gesagt. Und die fanden das also auch richtig gut. Aus den 3 Monaten wurden 3 Jahre und in diesen 3 Jahren kam ich auf die kluge Idee, nun mal eine Dissertation zu schreiben. Und nicht, wie ich eigentlich hätte sollen, Fächer zu studieren oder irgendwas zu tun, was mich zum Staatsdienst verpflichtet hätte. Denn die Studienstiftung machte es ja möglich, dass ich mich frei bewegen konnte. Und ich musste also nicht Lehrerin werden, wie viele meiner Klassenkameradinnen. Dann schrieb ich also eine Dissertation über Pierre Reverdy, den eigentlich sogenannten kubistischen Dichter. Das ist wichtig zu sagen, denn Pierre Reverdy war befreundet mit Juan Gris und Picasso, also mit den ganzen Kubisten und mit den Surrealisten, mit Apollinaire. Und er wohnte auch zeitweise im Bateau-Lavoir, was ihn aber nicht hinderte, später auch eine Affäre mit Coco Chanel zu haben und so weiter und so fort. Also es war ein ganzer Mann, sagen wir mal so. Und die Gedichte, die er schrieb, waren keineswegs kubistisch und ich konnte also in meiner Dissertation beweisen, dass er kein kubistischer, sondern eher ein symbolistischer war. Mein lieber Doktorvater hat mir, als ich dann durch war und mein Zertifikat in der Tasche hatte, gestanden, er hätte es mir nicht geglaubt. Er hätte mir meine These nicht geglaubt bis zu dem Augenblick, wo ich dann ihm die ganze Dissertation vorgelegt hätte und so weiter und so weiter. Naja, das war der Gang bis zur Dissertation. Nun aber wie weiter? Ich war ja schließlich Romanist mit Kunstgeschichte. Und Kunstgeschichte habe ich natürlich weniger die Geschichte als die aktuelle Kunst in Paris kennengelernt. Da lernte ich zeitgenössische Künstler, erst deutsche, dann ausländische kennen, lernte in Galerien gehen, lernte Ausstellungsmacher kennen, Künstler kennen. Und auf diese Weise kam es, dass ich vorgeschlagen wurde, als ich fertig war, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, wo gerade diese Stelle vakant geworden war. Nun saß ich in Baden-Baden. Das ist ja ein zauberhaftes Städtchen und zu der Zeit noch zauberhafter gewesen. Es war Frühling, die Blumen blühten, die Bäume waren grün, ich fand eine schöne Wohnung. Ich hatte meinen ersten Job, ich verdiente Geld. Ich lebte also nicht mehr von der Studienstiftung. Ich hatte sogar viel Geld in meiner Vorstellung. Aber ich saß in Baden-Baden und wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Ich wurde auch nicht eingeführt. Naja, das fand ich dann auch nicht so schlimm, denn ich machte Vorschläge. Ich hatte in Paris Harald Seemann kennengelernt. Harald Seemann, den damaligen Direktor der Kunsthalle Bern, der also schon wie dann sein ganzes Leben lang pendelte in allen Städten der Welt und zwischen allen Künstlern und so weiter. Der hatte nämlich eine Ausstellung organisiert, Licht und Bewegung. Licht und Bewegung, das war also das Nonplusultra zu der Zeit. Es zappelte und wackelte und bewegte sich und rollte und so weiter und machte Licht und Dunkel gegeneinander, miteinander. Auf jeden Fall, diese Art von Kunst hatte man in Paris, in Bern, dann das erste Mal, nun schließlich in Baden-Baden in der Kunsthalle zu sehen. Das war sehr, sehr schön. Und das Tolle war, ich kam da an und da lief noch irgendwie was anderes, aber ich konnte gleich von jetzt auf gleich eine Ausstellung mitbringen. Heute dauert das, ich weiß nicht, 2 Jahre, bis man die Ausstellungsplanung dann verwirklichen kann. Auf jeden Fall, es war toll. Und die Künstler kamen und bauten ihre Maschinchen und ihre seltsamen Skulpturen auf. Ich konnte einen Katalog machen mit Alfonso Hüppi, der saß da auch im Hinterstübchen und war für die Grafik und die Presse verantwortlich in dieser Kunsthalle. Dieter Krieg, der hinterher auch als großer Maler rauskam, der saß und bewachte die Bilder, der lebte in Baden-Baden. Also es waren schon Jugendjahre später großberühmte Menschen. Ich durfte dann auch eine Ausstellung mit expressionistischer Grafik machen und eine weitere Botero-Ausstellung. Naja, es war einfach immer schön bei den Eröffnungen. Dann kamen viele Leute und hinterher war, heute würde man wahrscheinlich sagen, tote Hose. Es war still und gemütlich und das hatte ich mir eigentlich so nicht vorgestellt. Und dann kam also Schulze-Fellinghausen, ein Grand Seigneur, der schrieb im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen und kannte also diesen und jenen. Und dem klagte ich mein Leid und Schulze-Fellinghausen sagte, ich schau mal. Und er schaute und sah Werner Höfer und Werner Höfer war gerade dabei, seine Crew zusammenzusammeln für das neu zu gründende westdeutsche Fernsehen, WDF. Das war das dritte Programm. Ich hatte nie ferngesehen. Man verabscheute sowas, so wie früher die Kinos. Man hatte kein Fernsehen. Nein, man las und ich las natürlich auch. Und Werner Höfer saß in seinem Büro und der Hauptabteilungsleiter Kultur, Hans-Gerd Falkenberg, der hatte mich bestellt, ich sollte doch mich vorstellen, wie man das so macht. Und er schickte mich, kaum war ich da, weg, gab mir 2 Stunden Zeit und in denen sollte ich also ein Programm entwickeln. Naja, ich schrieb mir also irgendwas auf, was so ein bisschen nach Volkshochschule klang. Und dann kam ich wieder hin und er ging mit mir zu Werner Höfer und der sagte, na, wann wollen Sie denn anfangen? Und er sagte, 1. Januar. Man muss wissen, das Ganze war am 13. Dezember. Naja, ich fing dann am 1. Februar an und hatte also eine Redaktion, Kunst. Kunst, das hieß alles Visuelle. Also man dachte erst an gemalte Bilder und vielleicht noch ein paar Statuen und so. Keiner hatte eine Ahnung, was da eigentlich passieren sollte. Okay. Aber dieses Programm war höchst ambitioniert, weil nämlich es gab die Vorgabe, ein Programm zu machen für qualifizierte, interessierte Minderheiten. Auf dem Hintergrund, dass Bildung, Information und Unterhaltung angeboten werden sollte. Ich war also auf der Bildungsseite und hatte ein Kunstprogramm zu machen. Wir hatten eine Sendung pro Woche am Anfang, das war noch ganz toll, 21 Uhr am Donnerstag. Und was ganz wichtig war, es wurden ja nur ein paar Stunden uns am Tag gegönnt. Erst 1971, glaube ich, oder sogar 76, wurde rund um die Uhr gesendet. Davor gab es nur immer bis 23 Uhr und dann musste Schluss sein. Und es gab ja auch noch Schulfernsehen am Morgen und es gab irgendwelche Kurse und so. Also wir hatten unser kleines Kästchen irgendwann am relativ späten Abend. Aber was kam in das Kästchen? Eigenproduktion, das war sehr schön. Das machten aber nicht nur wir, sondern das machten auch die anderen dritten Programme. Also gab es eine Verabredung, dass wir übernehmen konnten, die Programme der anderen dritten Programme. Man traf sich, wir waren alle sehr befreundet, weil wir alle gleich auf gleiche Weise darunter litten, dass wir nicht ernst genommen wurden. Bis auf die Bayern natürlich. Die Bayern hatten ein Studienprogramm und die Bayern zeigten ihre Barockkirchen und ihre wunderbaren alten Sachen. Und die wurden natürlich geliebt und ernst genommen. Und wir mussten natürlich sowas auch übernehmen. Wir konnten unsere Zuschauer ja nicht ständig verprellen. Meine Vorstellung war natürlich, dass die Zuschauer sich auch in der Kunst für das interessieren, was heute um sie herum geschieht. und dass die zeitgenössische Kunst ein wenig der Nachhilfe bedurfte, das war allgemein bekannt. Zeitgenossen, die machen eben teilweise Dinge, wo man nichts erkennt und was soll das sein? Und dann sind diese Dinge meistens noch ohne Titel. Da wird es echt schwierig. Ich meine, nicht nur Picasso wurde für verrückt erklärt, sondern auch die deutschen Künstler um uns herum, zum Beispiel Beuys, der einem Kaninchen die Kunst erklären wollte, oder einem Hasen hieß es, glaube ich, damals, der sich selbst den Kopf golden anmalte. Das war schon extrem, der mit Filz und Fett arbeitete. Aber auch Maler, die dann plötzlich, so wie Konrad Klapeck, eine Schreibmaschine 1:1 fast wie fotografiert abmalte. Oder Kalinowski, der arbeitete mit Leder. Leder war eigentlich kein würdiges Material für eine Skulptur. Also das war alles ziemlich unmöglich und ich war eigentlich der Meinung, das erklären wir denen mal. Ich, schlaue Lehrerin, erkläre dem Zuschauer, was da eigentlich los ist, was da gemacht wird und letztlich, warum das auch ernst zu nehmen ist. Wieso das in Galerien ausgestellt wurde, wieso das gekauft wurde, wieso das Preise kriegte und so weiter. Und da ich diese Vorstellung hatte, guckte ich mich also erst brav im Lande um und machte also, soweit ich konnte, Porträtsendungen und Atelierbesuche bei Künstlern rundum. Ich versuchte also, so viel wie möglich Filme zu machen über das, was in der nächsten Umgebung geschah. Nye zum Beispiel, Ernst Wilhelm Nye, wohnte hier in der Straße gegenüber, Bernhard Schulze, Kokoschka war ja schon fast hinüber, Hundertwasser, Hayek, also lauter Leute, die sehr aktiv waren und die mussten auf den Schirm. Ich versuchte natürlich auch ein bisschen unter dem Druck, unter dem freundlichen Druck und mit meinem Einverständnis der Künstler, die ich nun inzwischen alle recht gut kannte, deren Wünsche zu erfüllen und sie auch ein bisschen näher an dieses Fernsehen, an dieses Glashaus herankommen zu lassen. Und so machten wir eine Reihe Künstler machen Filme, die Künstler konnten selbst Filme machen und wir strahlten die dann aus. Es wurde ihnen so ein bisschen geholfen durch einen Regisseur. Auf diese Weise machten wir Filme mit Bute und Rebecca Horn und also wirklich Künstler, die auch sehr schöne Ideen hatten. Und das wurden teilweise auch fast Kinofilme, also sehr, sehr, sehr schöne Sachen. Das war die eine Schiene. Das andere war, dass die Künstler nun inzwischen bald die Apparate hatten, selber nicht nur Filme, also so Schmalfilme oder 16 mm im Zweifel, sondern auch Videos zu machen. Also wollten sie mit ihren Videos auch ins Fernsehen. Sie sagten, das sei ja nun dasselbe. Und also kamen auch die Videos ins Fernsehen. Und schließlich haben wir noch was versucht. Sie wollten dann noch einen Schritt weiter. Sie, das stimmt nicht. Also in diesem Fall war es Otto Piene, einer von den Zero-Leuten. Der hatte in Amerika Aldo Tambellini kennengelernt. Und der hatte ein Black Theater. Und der wollte ein Black Gate Cologne machen. Und zwar in einem Matz-Studio. Magnetaufzeichnungsstudio, also einem richtig großen Sendestudio. Naja, mitten im Sommer war dann mal 2 Nachmittage ein Studio frei und wir machten also Blackgate Cologne. Das heißt, wir hatten Publikum, das brachte Piene mit und Tambellini hatte Dias, die wurden an die Wand geworfen, schwarze Ringe, schwarze Kreise, schwarze Kringel, also alles schwarz-weiß und Piene hatte Plastikschläuche mitgebracht, die aufgeblasen wurden und das Publikum, also viele junge Leute, die der Piene auch mitgebracht hatte, die mit denen spielten die und es war ein großes Tohuwabohu im Studio. Und also dieses Ding wurde aufgezeichnet Und alle im Studio innen drin waren begeistert und alle in der Regie waren entsetzt. Es wurde dann zweimal übereinander gespielt und nochmal geschnitten, sodass es also irgendwie sendefähig war. Ich kriegte Schimpfe im Haus, aus dem Haus, was das denn wohl sollte. Unsere teuren WDR-Gelder. Aber außerhalb des WDR war das natürlich das Nonplusultra, nicht? Also das läuft heute immer noch auf irgendwelchen Festivals und ich werde also gepriesen als Avantgardistin und so. Da muss man also wirklich kann man sich schon ziemlich totlachen. Also im Hause gab es auch unter meinen Vorgesetzten welche, die überhaupt nicht ernst nahmen, was die Künstler, die ich vorstellte, machten. Aber sie ließen mich dann vielleicht doch machen, weil ich ja die Spezialistin immerhin war, angeblich. Aber wir kriegten Briefe, böse Briefe, so im Stil entartete Kunst und sowas, nicht? Viele. Meine Akten sind beim WDR, ich habe da nicht wieder reingeguckt. Naja, ich bin jemand, wenn ich was gut finde, dann sage ich es weiter. Wenn ich Freunde habe, dann bringe ich die zusammen. Wenn ich was Schönes sehe, dann sage ich es anderen. Wenn ich Kunst sehe, die mir gefällt, dann möchte ich, dass möglichst viele auch Gefallen daran finden. Und insofern war natürlich die Möglichkeit, theoretisch einem Publikum von Tausenden immer, selbst die kleinste Einschaltquote sind ja mehr als die Museumsbesucher. Also einem Publikum von Tausenden und mehr das zu zeigen, was ich schön und wichtig fand. Das also vermitteln, das war mir wichtig. Ich hatte ja nur eigentlich den idealen Job, nicht? Ich habe dieses wirklich gerne gemacht und ich habe dafür auch gerne gekämpft. Ich meine, ich habe mit meinen Vorgesetzten um meine Sendungen gekämpft, weil ich es wichtig fand, diesen Leuten da draußen, die ich gar nicht kannte, denen zu zeigen, was ich wichtig fand, was ich schön fand. Und es war ja auch eine Zeit, wo hier in Köln die Galerien immer mehr wurden und die Kunstmessen sich entwickelten und wo Kunst auch zur Ware wurden immer mehr. Das muss ich in Klammern dazu fügen, Kunst verkaufen und mit Kunst handeln. Und die Preise, die inzwischen üblich geworden sind, das habe ich nie gewollt. Das hat mich nie interessiert. Also im Allgemeinen fand ich, dass sehr vieles sehr überschätzt war. Ich bin mir da auch einig mit Gerhard Richter, der auch staunt, dass eine Kerze mit seiner Unterschrift sehr viel mehr wert ist als die Kerze, wenn man sie im Laden kauft. Naja, und so weiter. Also das Weitergeben, das Vermitteln, das fand ich wichtig und ich hatte nun ein Instrumentarium, das es mir möglich machte. Und ja, dafür habe ich mich dann eingesetzt, dass es auch blieb. Ich meine, ob es nur eigentlich irgendwo angekommen ist. Ich meine, außer den Meisterwerken, da haben mir viele Leute gesagt, oh, sie hätten also gelernt, Bilder im Museum anders zu sehen oder mal genauer hinzugucken und so. Das schon. Aber die Meisterwerke haben auch dadurch, dass sie im ersten Programm liefen, natürlich ein viel breiteres Publikum erreicht. Ja, aber auch so die Elitären haben ja auch sowas gesagt. Also es war nicht ganz umsonst. Es war nicht ganz umsonst. Die Schöpferin der Meisterwerke, die Kunsthistorikerin Wiebke von Bonin, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, anlässlich der Eröffnung der Documenta in Kassel. Eine Sendung von Veronika Bock. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag, dann mit dem Liedermacher Hannes Wader, der 75 Jahre alt wird. Nichts bleibt, wie es war. Zu hören am Sonntag um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.